immer wieder nieder, mit dieser Bürokratie. Steht auch im letzten, eher übergangsweise konzipierten, quasi Noterlass. Ja, über 200 dicht bedruckte Seiten, die Buchstaben gleich emsig arbeitenden Ameisen und 727 aufeinander verweisende Paragraphen sprechen eindeutig eine juristisch ausgesprochen versierte, mächtige Sprache, wenngleich keine klare, da zum besseren Verständnis etliche Nachschlagewerke vonnöten seien. Oh, du liest doch da nicht gar etwa Kritik? Stellt sich halt bloß die Frage, wohin wenden mit einem entsprechend ausgefüllten Antrag, beziehungsweise woher nur kriegt man seinen fürs weitere Prozedere dringend erforderlichen Bescheid, nämlich tatsächlich wirklich ausdrücklich berechtigt zu sein, die notwendigen Formulare zu verlangen, um sich ganz hinten an der langen Schlange anstellen zu dürfen, die in ein momentan leider nicht besetztes Büro mündet, das normalerweise dafür gedacht wäre, Anregungen für strukturelle Modifikationen anzunehmen und dieselben daraufhin zur Sicherheit erstmal ein paar Jährchen im Keller einzulagern, bis sie überarbeitet werden müssten, damit sie noch Bedeutung zeitigen könnten.